Am 1. September machte die Kulturstadträtin ein neues Angebot. Die Arena sollte in den viel kleineren Inlandsschlachthof übersiedeln. Das Angebot war aber auch ein Ultimatum. Wenn die Arena darüber nicht verhandelte, würde der Schlachthof gewaltsam geräumt werden. Das Reizvolle natürlich drüben, der Dorfcharakter, ja, der da ja. ist. Der natürlich der ungeheuerlich animierend und anregend ist. Da kann nämlich Leben entstehen, nämlich auf allen Ebenen. Wir wollen ja ein Jugend- und Kommunikationszentrum und auf einem Ort und nicht, also vielleicht irgendwo getrennt. Vielleicht haben wir das zu wenig klar gemacht, dass die glauben, wir wollen nur da Popkonzerte oder irgendwelche Theater. Ich habe jetzt die ganze Zeit, dass ich für und wiederkehrt, klug formuliert, klass formuliert, die einen wollen hin, die anderen wollen da bleiben, dazu ist mir nur ein kleines Bild eingefallen. Worum es geht, wissen wir alle. Es geht darum, unser Arenaschiff weiter seetüchtig zu erhalten. Es besteht allerdings die Gefahr, dass die Gemeinde das Schiff verbrennt. Dieser Gefahr können wir aber begegnen, wenn wir entschlossen zusammenhalten. Das versucht die Gemeinde Wien aber zu verhindern. Sie will uns spalten, um unsere Reste umso leichter dann wegräumen zu können. Sie hat uns deshalb ein Wrack, die Freibank, angeboten und lockt uns dorthin mit etwas Speck. Speck ist aber etwas für Ratten. Wenn Ratten echt glauben, dass das Schiff unserer Arena sinkt, sollen die Ratten das sinkende Schiff doch verlassen und sich auf das Wrack, die Freibank, zurückziehen. Ich glaube, dass die Frage der Arena für die Gemeinde zwei große Gesichtspunkte hat. Einerseits einmal der ökonomische. Da gibt es den Herrn Schöps, also den Herrn Böhm heißt er, von der Firma Schöps. Was will der? Der will daher ein Textilzentrum bauen, das seinen Umsatz von 1,2 Milliarden Schilling auf 3,5 Milliarden Schilling im Jahr steigert. Das ist einmal ein handfestes Interesse. Die Gemeinde hat nie was Besseres zu tun gehabt, als genau das Interesse derer, die bei uns die Macht haben, nämlich genau Schöps und solche Leute zu vertreten. Das ist einmal das eine, was sie tut. Auf der anderen Seite geht es darum, dass hier ein Beispiel gesetzt wird, dass hier Leute sich bereits seit 11 Wochen bewusst und sich auch dazu bekennend über die bestehenden Gesetze hinwegsetzen und stolz darauf sind, dass sie illegal ihre Bedürfnisse durchzusetzen versuchen. Das ist das Zweite, was der Gemeinde ein unheimliches Dorn im Auge sein muss. Und das, glaube ich, muss sie unbedingt abführen. Die Vertreter der Gemeinde beriefen sich auf den Rechtsstaat und blieben dabei, dass der Verkauf feststand und nicht mehr rückgängig zu machen sei. Die Vertreterinnen und Vertreter der Arena beharrten darauf, dass das Alternativangebot nur dazu angetan war, den Arena-Gedanken zu zerstören. Und sie verlangten, dass die Gemeinde die Interessen der Bevölkerung über die Privatinteressen von Unternehmern stellte. Was das Wesen des Arena-Gedanken ausmacht, ist das Ineinanderwirken von Arbeiten, Wohnen, Veranstalten, Zusammenleben, kreativ sein, etc., etc., etc. Und da kann man nicht hergehen und dann sagen, das kehrt weg, das schon und eine große Halle brauchen wir auch noch für Veranstaltungen und vielleicht eine zweite Halle, eine kleinere zum Diskutieren. Das hat mit Arena nichts zu tun. Ich glaube es ja nicht, dass es, nehmen wir an, der Verkauf wird genehmigt. Ich sage, nehmen wir an, der Verkauf wird genehmigt. Ich glaube nicht, dass der neue Eigentümer bereit sein wird, ab 1. Oktober die Arena auf seinem Gelände zu dulden. Und vor diesem Faktum stehen wir. Sie haben die Entscheidung selbst in der Hand, ob der Arena-Gedanke weiterlebt oder nicht. Zunächst können Sie dagegen protestieren. Nur wir haben das in der Hand. Sicherlich. Das haben aber Sie genauso in der Hand. Und ich muss sagen, diese Formulierung, die Sie jetzt gebracht haben, zeigt also doch sehr eindeutig, dass Sie also beharren auf die Annahme Ihrer Alternative, und dass sie bisher eben nicht bereit waren, über ihre Alternative zu verhandeln. Das ist nur, nimmst du es oder nimmst du es nicht? In Österreich ist ein Rechtsstaat. Ja, und im Rechtsstaat wird Recht Recht bleiben. Da können Sie erzählen, was Sie wollen. Na, da können Sie Öl finden, Sardinen durchzüchten oder Schildkröten aussetzen. Und dann würde verkauft werden. Es ist Unrecht, wenn der Gemeinderat nicht zustimmen würde. Der Gemeinderat stimmt zu. Muss zustimmen. Muss er? Oder der Gemeinderat stimmt zu. Wie viel zahlen Sie mir, dass er zustimmt? Ich glaube. Die Gemeinde hatte freilich auch die Zeit auf ihrer Seite. Mit dem Ende der Sommerferien mussten viele Besetzerinnen und Besetzer die Arena verlassen. Das Wetter wurde kälter und die Hallen waren nicht beheizt. Immer weniger Menschen kamen zu den Veranstaltungen in die kalten Hallen. Einige Rechtsextremisten überfielen die Arena und verletzten einige Besetzerinnen und Besetzer. 5 Rechtsextremisten wurden der Polizei übergeben, doch seltsamerweise kamen nur 3 im Polizeikommissariat Juchgasse an. Am 27. September beschloss der Gemeinderat den Verkauf des Schlachthofgeländes. Am 29. September stellten die Wiener Stadtwerke die Strom- und Wasserversorgung ein. Das Plenum vom 6. Oktober beschloss, die Besetzung aufzugeben und den Schlachthof zu räumen. Am 9. Oktober wurde das letzte Fest in der Arena veranstaltet, aber trotz Feuerwerk war es ein trauriges Fest. Dennoch, in diesem Sommer begannen tausende Menschen darüber nachzudenken, welche Rolle denn eigentlich der Staat in ihrem Leben spielte und ob man die Entscheidungen in diesem Staat den gewählten Politikern überlassen sollte oder ob man sich selber einmischen musste. Auch in den folgenden Jahren gab es immer wieder Hausbesetzungen, aus denen später das Schwulen- und Lesbenhaus auf der linken Wienzeile oder das Werkstätten- und Kulturhaus in der Währingerstraße entstanden. Eine kleine Gruppe von Arena-Besetzerinnen und Besetzern nahm das Angebot des Inlandschlachthofs an, woraus die spätere Arena Wien entstand, die freilich mit dem ursprünglichen Arena-Gedanken nur wenig gemeinsam hat. Im Kampf gegen die Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Zwentendorf formierte sich die Umweltbewegung. Viele Frauen, die aktiv an der Arena-Bewegung teilgenommen hatten, wurden sich bewusst, dass sie das Reden viel zu sehr den Männern überlassen hatten. Diese Erfahrungen waren nicht unwesentlich für die neue, unabhängige Frauenbewegung. Nicht ohne Grund endete die Dokumentation der Videogruppe über die Arena mit dem Dokument eines Aufbruchs, nämlich mit Bildern vom Marsch nach Zwentendorf.